Genügt es, um sich zu retten, dass man auf irgendeine Weise Glied der katholischen Kirche ist? Nein, um sich zu retten, genügt es nicht, auf irgendeine Weise ein Glied der katholischen Kirche zu sein. Man muss sie als lebendiges Glied angehören.